das ist jetzt vielleicht anders formuliert eine Frage an dich. Hast du schon, wenn du anfängst oder wenn du das Material praktisch so, ist jetzt ein bisschen banal, vielleicht versucht, irgendwie klarer sich zu machen, wenn du das Material zusammen hast, hast du da eine Vorstellung, was daraus entsteht? Oder? Manchmal ja, manchmal nicht. Nein. Also das es gibt Stücke, die sind also natürlich auch nicht von vorne bis hinten geplant, aber wo ich schon eine Ahnung, so ein Gerüst im Kopf habe. Und dann gibt es aber Stücke, wo ich einfach anfange und es kann ein Ton sein oder was ganz anderes oder ein Satz oder so. Und dann kommen mir Assoziationen und dann fange ich an, irgendwas zu basteln. Aber oder auch durch eine Live-Geschichte, dass ich irgendeine Sequenz oder so dann so interessant finde, dass da wiederum Inspiration herauswächst. Ja. Also live arbeitest du anders? Ja, ich denke jetzt gerade, also mit der Frage dachte ich jetzt vor allem an die Sound-Performances, die ich mit unterschiedlichen Personen gemacht habe. Also eigentlich hauptsächlich mit Janine Jembere, nennt sich Pompid, also wir nennen es dann Arzis und Pompid. Und da haben wir sehr viele unterschiedliche Klangerzeuger, auch Instrumente, auch sehr skurrile Instrumente, dann arbeiten dann viel auch mit Kontaktmikrofonen und da entstehen natürlich dann auch immer wieder Sachen, wo die ich dann weiterverwende oder die wir weiterverwenden oder ja, genau. Da habe ich jetzt auch ein Stück, habe ich auch da von einer Live-Aufnahme von unserem Auftritt. Das ist siehst du, live? Live, ja. Genau. Das, ja, das. Wollen wir das gleich mal anhören? Ja, gerne. Okay. Ja, das war ein Live-Mitschnitt. Genau, ein Ausschnitt davon, ja. Und da haben wir ganz, das spielen wir auch ziemlich so Loop-basiert, aber die kommen tatsächlich dann auch aus Tape-Loops. Also wir haben dann auch mehrere Kassettenrekorder und wechseln dann auch die Kassetten und spielen, haben da so Loops aufgenommen. Also mal sehen, wie das weitergeht. Es ist ziemlich aufwendig immer, alles, weil es so viel ist. Ich glaube, wir wollen uns auch reduzieren. Also was ist so viel? Diese zu Technik? Zu viel Technik, ja. Ja, also es sind eigentlich alles alte Sachen. Und aber gerade die Kassettenrekorder, die sind sehr launisch. Also die haben uns schon fast zur Verzweiflung gebracht. Wir hatten so viel, also wir haben recht viele und immer dann genau an dem richtigen Moment geht der eine wieder kaputt und dann also sind sehr anfällig. Also ich finde sie toll, mit denen live zu spielen. Also in der Passage, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gehört hat, habe ich auch mit Radio, war auch dabei, ja. Ein Radiorauschen, solche Sachen. Und da, ich habe jetzt auch gerade selber nochmal so gehört, dass so ein paar Sounds habe ich auch wiederverwendet oder kamen aus einer Komposition von mir und habe die dann dort wieder mit eingebracht. Mhm. Einzelne Fragmente, zum Beispiel dieser. Ja. Mhm. Wie kannst du denn dazu jetzt praktisch so zu musikalisch zu arbeiten? Das hat sich aus irgendwie so. Also ich habe schon immer viel Musik gehört. Also es war mir schon immer sehr wichtig. Und ich habe in meinem Kunststudium habe ich eigentlich mit Zeichnung, Malerei angefangen. Und das auch relativ lang. Zeichnung ist immer noch, Malerei habe ich aufgegeben, aber dann kam irgendwann so, dass ich dann so für mich im stillen Kämmerlein auch mit Sounds einfach experimentiert habe. Noch gar nicht, also dass das irgendwelche individuellen Klangstücke werden, die auch am Ende auf ein Medium kommen oder so Medien kommen. Das war erstmal einfach nur eine Spielerei für mich und ich habe dann einfach mit Soundprogrammen experimentiert und geguckt und da war ein ausschlaggebendes Gerät, war da der Dia-Projektor, weil der halt, mit dem habe ich viel gemacht, also mit mehreren. Das sind diese alte Karussell, Coda-Karussell-Dia-Projektoren und genau, das war so, der halt auch einen sehr expliziten Sound macht, den ich unglaublich mochte, immer noch mag, aber mit dem arbeite ich jetzt nicht mehr gerade und da habe ich dann angefangen, nur diesen Sound von dem Dia-Projektor zum Beispiel zu verwenden und dann in so ein Klangstück zu verwandeln, aber das ist dann auch wieder eine Klanginstallation geworden, also das waren dann eher so Stücke, die dann für bestimmte Arbeiten gedacht waren und dann irgendwann hat sich das dann so gelöst von. Also es ist immer noch so, dass ich auch mit in künstlerischen Arbeiten, auch mit Sound arbeite ab und zu, aber es sind eben jetzt auch die, so dass ich halt so für mich auch inzwischen sage, ich mache Musik. Aber das hat, also das ist noch gar nicht so lang her. Also es ist, ja. Und das kam eigentlich eher so durch einen anderen Kontext sozusagen, also so ein bisschen anderer Kontext. Also jetzt nicht, ich war jetzt nicht irgendwann da gesessen und gesagt, so, jetzt werde ich Musikerin oder so. Das hat sich so ergeben, okay. Irgendwie. Ja. Ja, man könnte ja auch sagen, du arbeitest mit Klängen oder du arbeitest mit Sounds oder was weiß ich. So. Ja. Also, ja. Und ich meine, eben, also das sind ja eben so Schubladen, die braucht man eigentlich gar nicht. Also das, ja. Naja, manchmal ist es ganz gut, für sich irgendwie so Schwerpunkte zu setzen. Das klar, stellt sich ja dann irgendwann auch ein. Also wenn man dann in die Öffentlichkeit geht, dann wird man eben auch so oder so mehr wahrgenommen, je nachdem, was man macht oder was du machst. Ne? Ja. Ja. Du hast aber auch studiert im Zusammenhang mit Musik. Also in deiner Webseite wird auch angegeben, dass du bei Asmus Tietjens studiert hast. Und genau, der war mein Zweitprüfer bei meinem Diplom. Und Ja, das war auch ein wichtiges Seminar. Ich habe am Ende bin ich nur noch wenig hingegangen, einfach aus Zeitgründen, weil ich auch fürs Diplom viel gemacht habe. Aber und er war auch gar nicht lange, also ich hatte ihn gar nicht lange eigentlich an der HfK, weil er war erst an der HAW und ist dann so, also so ein Semester war ich sehr intensiv, da habe ich ihn dann auch noch so kennengelernt und es war einfach für mich total wichtig, dass er auch dann meine Arbeit auch geprüft hat. Also ich war super froh, dass das möglich war, weil er Lehrender, also ein Lehrbeauftragter ist an der HfBK und kein Professor, aber das geht trotzdem, es ging trotzdem und Michael Melian ist zwar ja auch in beiden Gebieten unterwegs, das war meine Professorin, aber Asmus war da sehr wichtig. Mhm. Ich hatte das Gefühl, er hat meine Arbeit gut, also richtig gut verstanden. Irgendwie. Ja. Mhm. Ja. Michaela Melian kenne ich gar nicht. Sie tritt ja auch ab und zu mal öffentlich auf. Ja, Hamburg, die oder? Ist Teil von FSK. Ja? Ja, also nicht FSK hier, sondern also. FSK die Gruppe. Aha. Ja, genau. Das die gibt es seit den. So Neue Deutsche Welle, oder? Genau, so 80er. Ja? Den 80ern, okay. Genau. Und. Ja, mit Thomas Meinecke und jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Naja, die beiden sind ja so die am meisten so noch in der Sind die noch aktiv? Ja, die sind tatsächlich noch aktiv. Ich habe sie aber, also ich habe sie nie live gesehen, muss ich sagen. Ich bin auch nicht so ein großer Fan. Du hast ja dein Diplom. Genau, jetzt kann ich es sagen. Ja. Okay, aber du hast einiges mitgebracht, was dich beeinflusst hat. Genau, was mir wichtig war, was ich, oh Gott, das ist jetzt schwierig. Also ich habe, vielleicht fange ich doch mit der Sanso Xtro an. Das ist eine junge Musikerin, die war dieses Jahr auch, die habe ich eingeladen gehabt und hat im Pudel, im Golden Pudel Club live gespielt und sie kommt aus Australien und sie arbeitet auch mit Field Recordings, aber mittlerweile auch ähnlich wie ich auch mit Instrumenten. Sie war eigentlich Schlagzeugerin, ist immer noch Schlagzeugerin, aber hat auch in Bands gespielt. Also sie kommt aus dem richtigen Band-Hintergrund und das Album The Sentimentalist, das kam auf Type raus und das habe ich durch Zufall in die Hände, ist mir in die Hände gefallen vor 2 Jahren oder so und das höre ich immer wieder gern. Also das ist so eine Platte, die immer wieder so in meine Hände fällt. Ja, das habe ich jetzt ein Stück einfach mal mitgebracht. Okay, dann hören wir das jetzt. Mhm. Thank you. Sanso Xtro. Das Stück heißt, jetzt muss ich kurz überlegen. Mit Stücken bin ich mal ganz schlecht. Also die Stücktitel meine ich, ja. Ja, ich habe es mir eigentlich auch aufgeschrieben. Nee, das habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Aber von The Sentimentalist, das Album, genau, und Type ist das erste auf der ersten Seite. Okay. Wenn man eine Platte hat. Wenn man eine Platte hat. Du sprichst ja, viel von Platten. Du bist eine Plattenliebhaberin oder ist es Zufall, dass es jetzt die meisten Sachen auf Platten sind? Es gibt so zwei, drei Phasen in meinem Leben, wo es geht immer so auf und ab. Also ich habe relativ früh Platten gekauft, gesammelt, habe aber dann leider gab es da so eine Katastrophe mit meinen Platten, mit meiner kompletten Plattensammlung da, die ist komplett zerstört worden, als ich Anfang 20 war, so. Und so 21, 22 und danach hatte ich erstmal, da ging auch mein Plattenspieler kaputt und dann hatte ich erstmal so, also ich konnte mir nicht mehr vorstellen, jetzt das nochmal von vorne anzufangen, das war so grausam. Und dann, ich hatte auch dann auch schon CDs, das war auch die Zeit, wo CDs sehr trendy waren und so erst so richtig aufkamen und ja, und dann habe ich auch viele CDs gekauft, so, und dann auch nach und nach Computer, MP3s jetzt so seit, schwierig, 6 Jahren, 6,5 Jahren, da habe ich halt dann irgendwann wieder einen Plattenspieler gekauft und dann wieder angefangen und dann ziemlich intensiv, aber auch so sehr, sind immer so, es ist ja auch sehr zeitintensiv und sehr teuer. Platten kaufen. Ach so, ja. Ja. Also es ist nicht so, dass ich so nonstop, mein Freund zum Beispiel, der kann gar nicht anders, der ist fast jeden Tag im Plattenladen, so bin ich nicht. Okay. Also es ist immer so, manchmal dann gehäuft und dann wieder eine Weile nicht, aber wenn man selber Musik macht, ist es auch, und ich auch mit Sounds arbeite, also für einen Film gerade, für eine Freundin zum Beispiel, dann habe ich gar nicht die Zeit dazu, ehrlich gesagt. Also, Das Phänomen kenne ich auch. Ja. Und ja, zum Teil habe ich auch festgestellt, dass mich das dann irgendwie so ein bisschen, also dass ich das dann auch nicht will, weil das irgendwie dann auch so, ja, zum Teil ablenkt oder ich das Gefühl habe zumindest, dass es das tut. Aber ja, kann man sich auch täuschen, klar. Es ist eine, so eine zweischneidige Sache bei mir. Also Platten sind mir, also an sich, das Objekt mag ich sehr gerne und das ist, bin ich immer noch froh, dass es etwas gibt, was Haptisches, was ich mag, also was mir gefällt, weil die CD mag ich nicht und dann wäre das so, dann gäbe es halt nur noch die digitale, nicht existente Version von Musik und deswegen bin ich froh, dass es die Platten gibt und ich mag auch, ich lege ja auch auf mit den Platten. Dadurch hat es noch einen anderen Stellenwert, klar, und das... Also du legst richtig mit Platten auf? Mit Platten auf, mit genau. CD oder genau. Computer, wo du das dann so eintunst? Nee, das war auch irgendwie von Anfang an klar, dass wenn ich das mache, dann halt mit Platten, ja. Ich war neulich ganz erstaunt, bei uns im Haus ist unten jemand, also ich wohne im Haus, das eigentlich mehr gewerblich genutzt wird und unten ist eine kleine Firma eingezogen, die sich irgendwie, ich kam dann ins Gespräch mit dem Geschäftsführer oder Mitarbeiter, weiß ich nicht genau, und dann stellte sich raus, dass es also eine Firma ist, die sich speziell mit der beschäftigt mit Schallplatten, mit der Restauration von Schallplatten. Und ich habe dann neulich auf deren Webseite geguckt. Es gibt also Geräte für, ich weiß nicht, das fängt bei 800 an und geht bis 1500, die nur dafür da sind, um alte Schallplatten zu reinigen. Wahnsinn, ja. Also völlig Wahnsinn. Ja, ich war ganz erstaunt und habe dann ihn so angesprochen, weil ich eben auch andere kennen, also zum Beispiel Knistern, das ist ein Label von Guy Saldanha, der eine Zeit lang so Platten rausgebracht hat und das auch als Idee, also Single-Größe rausgebracht hat und das eine Zeit lang so als Idee auch so vertreten hat, dass es praktisch ein anderes Medium und dass es aber auch eine eigene Qualität hat, was es auf jeden Fall hat. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, Platten klingen besser als CD und ich höre nur noch Platten. Gut, das hat dann natürlich irgendwie auch so eine Technik, Konsequenz. Also dann, was nutzt die guten Platten, wenn der Plattenspieler nicht so gut ist? Was nutzen die guten Plattenspieler, wenn der Verstärker nicht so gut ist? Und dann hast du auf einmal furchtbar viel Geld, was du da investieren sollen könntest. Ja. Und das ist dann die Frage, will man das oder ist was anderes wichtig? Klar. Ja, klar. Aber du hast gerade gesagt, dass du auch damit mixt, also ist es ja auch praktisch so dein Arbeitsmaterial. Genau, also ich bin, das ist witzigerweise mit dem DJen, das ist auch einfach nur so gekommen. Ich kann es auch, es fällt mir immer noch auch schwer zu sagen, ich bin DJ, weil das, ich meine, das ist auch so eine, also klar kann jeder irgendwie Platten auflegen, aber es kommt dann schon drauf an, wie und das Mischen zum Beispiel, das ist, da bin ich noch fern von irgendwie, das, also es klappt schon besser, aber das ist nämlich auch eine Zeitsache natürlich und ich hatte auch nie das Bedürfnis irgendwie oder die Ambition, jetzt DJ zu werden, das hat sich ergeben, das ist auch so eine Sache und jetzt ist es so learning by doing einfach, also ich habe jetzt mittlerweile habe ich zwei Plattenspieler, aber einer ist auch nur geliehen, also ich habe und das, also jetzt kann ich auch zu Hause mal üben. Aber sonst war das halt einfach nur, wenn ich im Club oder wo auch immer, also und das war, als ich im Pudelclub angefangen habe zu arbeiten, dann war das eher so, dann war das wirklich so eine zufällige Begebenheit, dass eine ausgefallen ist und sie hatte mich DJ für den Abend, sie hatte mich angerufen und gefragt, kannst du das übernehmen? So und schwuppsdiwupps war ich dann da drin und es hat auch, also macht ja auch Spaß, also ja, aber es ist auch frustrierend, wenn man es eben, wenn ich halt merke, so, das macht mir Spaß, aber wenn es dann bei bestimmter Musik, würde ich mich schon freuen, wenn ich das mehr beherrschen würde. Also wenn das, gerade auch bei Tanzmusik, ganz klar, bei experimenteller Musik, das ist wunderbar. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, so da mit Platten aufzulegen. Aber bei tanzbaren Musik ist das ziemlich schwierig und da übe ich noch. Also wie dann die Verläufe sind, wie die Beats zusammenpassen. Genau, wie die zusammenpassen und dass es nicht zu holprig ist und so. Im Grunde genommen ist es auch egal. Also im Grunde genommen ist es auch... ich wollte es schon gerade. Genau, es ist auch egal. Also letztens war es auch, dass ich letzten Sonntag habe ich da aufgelegt und dann war Ralf, der Booker, saß hinter mir und dann habe ich gerade den letzten Übergang so für in meinen Augen verhauen und dann habe ich so einen Kommentar gelassen und er hat einfach nur so die Hand einfach mit der Hand gewedelt und meinte, das ist doch eh alles Kunst. Naja, es gibt vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht, also ein DJ Ästhetiken kenne ich mich nicht so speziell aus. Ich weiß zum Beispiel Electronic Jam, die sonst nach mir auflegen, dass ihm das schon wichtig ist, dass es praktisch in einer bestimmten, also dass die Beats zusammenpassen und dass der Einstieg an der richtigen Stelle ist, damit der Übergang irgendwie so fließend ist oder in so einem Flow drin bleibt, so nehme ich es zumindest wahr. Aber ich denke, wie in jeder Form des künstlerischen Arbeitens gibt es da auch verschiedene Ästhetiken und die muss man vielleicht für sich dann auch so vertreten. Genau. Und schlussendlich, also kommt es mir halt auch auf die Musik an. Also ich bin eben kein DJ, der so bedient. Also das will ich auch nie werden und das geht auch gar nicht. Also es geht gar nicht. Kann das gar nicht. Im Pudel machst du, oder im Golden Pudel Club machst du auch eine monatliche Reihe, die da stattfindet. Ja, genau, mit Helena Radka zusammen. Und wir versuchen dann immer auch Künstler einzuladen, die dann den kleinen Raum gegenüber vom Tresen, gibt es so einen kleinen Galerieraum, schon seit Jahren, den gibt es da schon seit Jahren. Es sind immer unterschiedliche Leute, die sich darum kümmern. Jetzt ist es gerade nur wir, und aber auch nur einmal im Monat, eben mehr, dafür mehr haben wir gar keine Zeit, aber da den Raum bespielen dann unterschiedliche Leute, die wir einladen, also Künstler. Und manchmal liegt dann auch jemand mit auf, aber sonst legen wir beide dann eben an dem Abend auch auf. Wir betreuen die Künstler und legen dann auch auf. Ja. Hat Helena mal das Poe gemacht? Oder? Genau, das Poe. Ja. Das gibt's aber nicht mehr, ne? Oder? Nee, dank Saga nicht. Ach so, das war die Saga, die das beendet hat. Ja. Echt? Okay, war mir gar nicht so klar. Ja. Okay. Gut, wollen wir noch was? Genau, noch ein, ich würde gerne noch ein, vielleicht jetzt das Stück Ali Fib von Robert White. Thank you. Das Ende, das sollte eigentlich nicht so sein. Das war wohl die Aufnahme. Ali Fip von Robert Wyatt. Das hat in der Hinsicht eine besondere Bedeutung, erstmal, weil ich basierend auf einer Videoaufnahme, die ich auf YouTube gefunden habe, von dem Stück, das aber jetzt eine Solo-Performance war, also er am Flügel und der Flügel war geöffnet und er singt das Stück. Und ich hatte die Version noch nie gehört vorher und das Besondere war das Bühnenbild sozusagen. Also man sieht ihn, es ist ein komplett dunkler Raum, man sieht auch kein Publikum. Also ich wusste auch überhaupt nicht, in welchem Kontext das stand, also ob das ein Konzert war, ob das fürs Fernsehen war. Also ich weiß jetzt, dass es war fürs Fernsehen, fürs französische Fernsehen. Also es war nur gepostet und darunter stand eben nur Paris 1975, Entschuldigung. Ich konnte auch nichts darüber erfahren. Also ich habe viel gegoogelt, recherchiert, aber ich konnte nichts rausfinden. Und dann blieb eben nur dieses skurrile Bühnenbild, weil das Besondere waren so ein paar bunte Luftballons, die auf dem Flügel, also in dem geöffneten Flügel, dann auf dem Boden lagen und eben sehr dunkles, es war nur eher so leicht beleuchtet und das Piano. Und es hatte für mich etwas sehr merkwürdig tragikomisches, dieses Bild und dann dieses Stück dazu, wenn man den Text auch, also ich habe mich dann auch mit dem Text befasst, der ist, hat was sehr Dadaistisches, also es kommen Worte vor, die es gar nicht gibt und im Grunde genommen ist es für mich so eigentlich ein Liebeslied an seine Frau Alfreda, aber es erscheint nicht wirklich als Liebeslied. Aber für mich ist es das schon. Ich bin mir nicht sicher, ob er das auch so sieht. Aber ich mochte erstmal die Lyrik, also wie er mit Worten umgeht. Das hat er öfter mal gemacht, dass er gerade auch Worte verwendet, die es gar nicht gibt. Und dieses Stück habe ich dann verwendet, oder beziehungsweise das Bild und das Video habe ich dann für meine Diplomarbeit verwendet und zu einem Karaoke-Stück umgewandelt und habe das dann dort auch live performt. Und dann ist noch ein Buch entstanden mit Zeichnungen mit Luftschlangen. Und das ist jetzt relativ kompliziert, das alles zu erklären. Und es macht auch in vieler Hinsicht wahrscheinlich für viele auch überhaupt keinen Sinn, also es basiert auch ein Brief an Robert, wo ich ihm auch schreibe, das erkläre. Also das war auch Teil meiner theoretischen Arbeit, wo ich dann aus diesem Brief heraus dann noch andere, also so quasi Fußnoten herausgearbeitet habe, die dann, also in die Fußnoten beinhaltete dann wiederum Fußnoten und die zweite Fußnote, dann dritte Fußnote, und so wurde das dann so ein quasi ein Zitat übers Zitat übers Zitat, und das Zitat war aber zum Teil kein wirkliches Zitat, sondern auch von mir natürlich umgestaltete und abstrahierte Auszüge. Und das alles jetzt zu erklären, wäre, glaube ich, ein bisschen bräuchte man mehr Zeit. Aber dieses Stück hat für mich halt da in der Hinsicht auch eine große Bedeutung. Und auch Robert White an sich, seine Musik, also die ich sehr schätze und die auch immer so am Rande von allen möglichen Musikrichtungen steht. Also man kann gar nicht genau sagen, was es ist. Also es ist schwer so einzuordnen. Er hat viel Jazz gemacht und experimentelle Sachen. Vielleicht kann man da ein Stück gleich, das ist relativ kurz, das ist von John Cage und Robert Wyatt singt. Das ist eine Platte, die ich auch irgendwo gefunden habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in irgendeinem Secondhand-Laden, glaube ich, und wusste gar nicht, dass das existiert, dieses Stück. Und genau, das könnten wir noch kurz spielen. Ja. Night by silent sailing night is a bell, wild wood's eyes and primrose. She lay 'neath of the white thorn, child of tree. Like some lost happy leaf, like blowing flowers stilled, as fain would she anon, for soon again 'twill be win me, woo me, wed me, oh. sleeping night is a bell, Sister Isabel, Saint Isabel, Madam is a verb. La belle. Genau, das ist ein Stück, das heißt The Wonderful Widow of 18 Springs. Der Text ist aus Finnegan's Wake von James Joyce. Das habe ich da dann auch erfahren, wusste ich auch nicht. Und genau, das habe ich jetzt mitgebracht, weil ich beide Künstler sehr schätze, zu Robert Weitz sowie auch John Cage. Ich dachte, das passt ganz gut. Mhm. Ja. Du hattest eingangs gesagt, dass du auch in deinen Auftritten auch mit der Stimme arbeitest. Mhm. Mit der Stimme. Hast du eine Aufnahme mit, wo das vorkommt? Ja, ich habe, das ist eigentlich ein ganz guter Übergang, weil das mit meiner Stimme, das ist auch noch nicht lange, dass ich die verwende. Und durch dieses Stück, Ali Fib, das ich bei meiner Arbeit, Not Knit, Not Knit, No Not, dieses Karaoke-Stück, bei der Performance natürlich immer wiederholt habe. Also ich habe jede Stunde gesungen und das war das erste Mal, dass ich gesungen habe. Also durch dieses Karaoke-Singen eigentlich, habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht kann ich auch mit meiner Stimme was machen. Und kurz nach meinem Diplom, das war dann auch so eine Deadline, weil mich da Thorsten Soltau von dem MM-Label gefragt hat nach einem Coverstück. Und das ist dann auch zu einer einseitigen 12-Inch geworden mit mehreren Leuten, die dann eben ein Stück gecovert haben, was ihnen wichtig erschien oder inspirierend war. Und ich habe Love Without Sound von White Noise habe ich gewählt und das habe ich eben gecovert und da habe ich dann auch zum ersten Mal auch gesungen und das habe ich hoffentlich auch mit. Ui. Kurz gucken. Ich sehe, siehst du es in der Liste? Nee. Ich habe gerade auch versucht, das zu finden, aber es ist mir nicht unheimlich. Oh je, nee, das ist natürlich jetzt. Das ist jetzt doof. Der Song for Tristesse, das ist nichts. Oder nicht Song for Tristesse ist nicht mit Stimme, nee. Das war eine Arbeit. Die, das hatte ich dir auch schon erzählt, mit den als Klanginstallation war das. Ach das. Genau, und wo ich mit zwei Diaprojektoren, die auch eine Choreografie so quasi gespielt haben, durch ein programmiertes Programm und gleichzeitig eben Bilder an die Wand geworfen haben. Und dieses Klangstück ist dann später auch zu einem Klangstück geworden, was dann auch auf eine Platte rauskam. Das ist, ja, das tut mir jetzt sehr leid, weil das verstehe ich jetzt auch nicht, warum das nicht auf der Liste ist. Das natürlich. Sonst hören wir vielleicht jetzt den Song for Tristesse. Genau. Geben. Ja. Du begibst dich vielleicht noch auf die Suche, vielleicht findest du ja, das. Ja, vielleicht finde ich das noch. Ja, okay. Genau. Thank you. ja, nach einiger Zeit der Recherche, so lang war sie gar nicht, sind wir dann doch fündig geworden, haben das Stück, über das Nika gerade gesprochen hat, gefunden. Und zwar ganz einfach eigentlich. Ich hatte es vergessen. Auf Soundcloud, wo, weiß nicht, wie viele Tracks sind da drauf von dir? Fünf, sechs? Gerade gar nicht so viele. Ein Mix habe ich jetzt gerade neu gemacht, der ist zu hören. Und dann eben ein paar Stücke. Ja. Und eben auch dieses LVE Without Sound. Genau, also Love Without Sound, eigentlich heißt der Originaltitel von White Noise und ich habe das O weggelassen. Okay, dann hören wir das jetzt. Sound.